morgens ihr Licht das Meer, ertilgt sie vom Herzen dir, ertilgt sie vom Herzen dir, die morgens ihr Licht das Meer, deine Heimat glänzend Sonn, welch Geschick wisst ich davon, welch Geschick wisst ich davon, deine Heimat glänzend Sonn. Hohe Imbre, wenn Gott dir noch Freude war, noch Hold, und wie Friede dort auch da, dir kann leuchten immer noch, und wie Friede dort auch da, dir kann leuchten immer noch. Gott, der mich führt, Gott, der mich führt, Gott, der mich führt. Was dein alter Vater fühlt, du weißt nicht, wie sehr er litt. Du weißt nicht, wie sehr er litt. Was dein alter Vater fühlt, seit du fort bist, ist der Keit. Und der sein nach sich macht breit. Und der sein nach sich macht breit. Seit du fort bist, Düsterkeit, da ich dich noch finde hier, nun die Hoffnung zu mir kam, dass die Stimme deine Herr nicht schon gänzlich ist verstummt, da ich dich noch finde. Gott, erhöre mich! Da ich dich noch finde hier, ich finde hier!